Ich habe in Frankfurt Ökonomie studiert und hatte in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Semester ein Bankpraktikum von einem Monat absolviert in der Chase Manhattan Bank. An was ich mich erinnere, ist, dass ich damals in der Zeit, als Hanoi wohl zum ersten Mal bombardiert wurde, die Vietcong vorne auf dem Bankgebäude gehisst habe, was meine sofortige Entlassung zur Folge hat. Und weil ich, glaube ich, der einzige Linke war, der irgendwie Buchhaltung kannte und konnte, bin ich relativ rasch zum stellvertretenden AStA-Vorsitzenden oder besser gesagt zum Chef der Finanzen ernannt worden. Viel von dem, was wir repräsentierten, war einfach Widerstand gegen ein System, von dem wir fühlten oder glaubten, es sei unmoralisch. Das betraf die alte Generation unserer Väter. Das war die nicht verarbeitete Nazi-Zeit. Ich denke, wir waren die erste Generation, die sich überhaupt schuldig gefühlt hat. Ich bin in einem deutschen Schulsystem aufgewachsen, wo die Leute aus dem Krieg zurückkamen, die Lehrer, um uns ihre Vorurteile gegen den Iwan, gegen die Schwulen, gegen die neue Negermusik vermittelten. Und ich hasste meine Lehrer. Und so begann eine Sympathie. Aber ich denke, das teilte ich mit einer ganzen Generation. Das und der Vietnamkrieg, das waren die tragenden Elemente von 68. Ich habe nicht mit der kommunistischen Ideologie sympathisiert. Man kann nicht gegen ein autoritäres System der Väter sein und dann denken, drüben auf der anderen Seite der Mauer sei alles toll. Das ging den wenigsten von uns so. Es gab immer so ein paar DKP-Ärsche, die eine Art von Sozialismus predigten, dem wir mindestens so ablehnend gegenüberstanden wie dem System hier. Ja, aber das fand auf einer höheren Ebene statt, wenn Sie so wollen. Der SDS hatte damals seinen Bundesvorstand erst einmal in Berlin. Der Rudi Dutschke kam auch aus Berlin. Berlin war uns eine noch größere Bewegung als die in Frankfurt. Aber ich denke, spätestens mit dem Angriff hier auf die Druckereianstalt, wo die Bild-Zeitung hergestellt wurde, nach dem Attentat auf Dutschke zeigte, dass wir auch in Frankfurt kämpfen konnten. Wir hörten, dass in der Provinz auch was los war, aber ehrlich gesagt, wir waren so sehr mit uns beschäftigt, mit dem Organisieren von Demonstrationen, dem Drucken und Verteilen von Flugblättern, dass ich persönlich nicht sagen kann, ich habe viel mitbekommen von der Provinz. Wenn ich heute manchmal zurückdenke, dass ich mit dem roten Buch von Mao Zedong herumgelaufen bin, um es jedem anzudienen, dann kann ich darüber eigentlich nur noch rot werden, nachdem klar geworden ist, um welchen Schlechter es sich hier denn gehandelt hat. Ich meine, es war die Solidarität mit einem unterdrückten Land der Dritten Welt und die Amerikaner haben halt versucht, diesem Land ihre Philosophie und ihr Wirtschaftssystem aufzudrücken und die haben sich gewehrt. Es war die typische Sympathie mit dem Underdog. Ich gehörte sicher zu denen, die gewünscht haben, dass es eine Reformbewegung in den USA gibt. Die große Enttäuschung war dann Johnson. Die Verschärfung des Vietnamkriegs, das war schon sehr desillusionierend. Wir waren völlig entsetzt, als in Prag einmarschiert wurde, denn wir spürten natürlich, dass die Leute, die für den Prager Frühling standen, mehr mit uns gemeinsam hatten als mit irgendwelchen anderen Gruppierungen. Unsere Aversion richtete sich gegen totalitäre Regime, richtete uns gegen autoritäres Verhalten. Insofern war Prag für uns genauso fürchterlich, wie es Vietnam war. Wenn ich manchmal gefragt werde, wann ich geboren bin, dann sage ich 68, weil ich denke, meine Persönlichkeit bekam dann nochmal einen Schliff, wenn Sie so wollen, die mein restliches Leben geprägt hat. Aber ich kann bis heute nicht damit zurechtkommen, dass damals in so einer gnadenlosen Weise draufgeschlagen wurde und die Dialektik von Raff einerseits und eines Systems, was doch ziemlich ungeschickt damit umging, verstehen. Und bis heute habe ich das nicht richtig verarbeitet. Für mich hatte es als Konsequenz, dass ich 77 einfach aus Deutschland rausging. Ich kam nicht mehr damit zurecht. Und es war auch irgendwie klar, dass ich nirgendwo in diesem, wir nannten es immer das System, mitarbeiten wollte. Ich hatte keine Lust, mich darauf einzulassen, normal zu werden. Und das hat dann meinen weiteren Lebensweg bestimmt. Wenn man nirgendwo arbeiten will, dann muss man eben selbstständig werden, dann muss man Unternehmer werden. Und das tat ich dann. 79, 80 habe ich einfach eine eigene Firma gegründet, wobei die Motive einfach Selbstbestimmung waren. Denn ich wollte irgendwo in meinem Zimmer Pflanzen haben, Blumen haben und meine Stereoanlage haben und wenn mir danach war, Rock'n'Roll zu hören. Das waren die wirklichen Motive, die zur Gründung meines heutigen Unternehmens IPC und später dann ProCredit führten. Dass ich dabei heute mich als Mittelstandsförderer erweise, ist sozusagen der Treppenwitz meiner Geschichte. Trotzdem stehe ich vollkommen dahinter, weil diese Mittelstandsförderung über Kredite an Unternehmen natürlich einen unglaublich stabilisierenden Effekt in Entwicklungsländern hat. Und wenn es um etwas geht, dann um Stabilität und um Selbstbestimmung, selbstverständlich. Man muss was unternehmen. Ich habe 68 was unternommen, ich habe dann Ende der 70er Jahre was unternommen und fördere heute so gut wie wir können Leute, die etwas unternehmen und sich selbst bestimmen wollen.